eins zu eins auf die Produktivisten beziehen kann, weil man damit eben genau diese Romantisierung der individuellen Arbeit wieder in Kraft setzt, die mit der kapitalistischen Gegenwart nicht besonders viel zu tun hat, außer dass sie eine Romantisierung ist. Und zwar eine Romantisierung eines Zwangs zur permanenten Produktion, der als kapitalistischer Normalfall ohnehin durchgesetzt ist. Von daher wäre, wenn man sich heute Produktivismus anguckt und sich fragt, so meine Eingangsfrage, war der Produktivismus ein Realismus? Ich würde sagen, in Zeiten der russischen Revolution war der Produktivismus ein Realismus, weil er eben versuchte, die Realität selbst aus der vollständigen Revolutionierung der künstlerischen Produktion zu gestalten. Heute wiederum wäre eine produktivistische künstlerische Strategie, also ein einfaches Wiederaufrufen dieser revolutionären Avantgarde, würde ich sagen, kein Realismus, weil dieser Gegensatz zwischen Innerlichkeit und Produktion, der eben bei den Konstruktivisten sehr stark aufgemacht wurde, die absolute Ablehnung jeglicher Innerlichkeit, etwas ist, was, wie ich finde, das wäre zu diskutieren, im Stand der postfaschistischen Gesellschaft nicht zu halten ist. Also wenn man sagt, es gab die große Idee der Aufklärung oder es gab die große Idee der Emanzipation, die irgendwie sich in der russischen Revolution sozusagen letztmalig versuchte, auf dem Niveau einer Verhinderung kapitalistischer Globalität durchzusetzen, und sich anguckt, in welche Richtung das mit dem Zweiten Weltkrieg, mit dem Nationalsozialismus, mit Auschwitz gelaufen ist, dann muss man sich schon fragen, was bedeutet das für Subjekte nach Auschwitz? Also inwiefern ist die Subjektivität, also diese heroische Subjektivität des Produktivismus, von der der ausgeht, grundsätzlich angegriffen durch die Historie, die ihm durch die Finger ran, also durch die Historie, die er unmöglich dominieren konnte. Und inwiefern muss man sich dann fragen, okay, wenn das Subjekt kein heroisches mehr ist, inwiefern muss dann doch Innerlichkeit oder Unbewusstes viel mehr Teil einer revolutionären Strategie sein, als es im Produktivismus der Fall ist. Denn Produktivismus innerhalb des Kapitalismus ist erstmal nicht mehr als eine relativ affirmative Bewegung. Vielleicht höre ich noch mal was dazu sagen. Also ich hatte es irgendwie in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, also dass es den westlichen Ländern sowas gab, wie Surrealismus, eine Bewegung, die eben diese Linie vom Dadaismus sich in dieser Tradition gesehen haben. Und mir kommt es irgendwie so ein bisschen so vor, als ob das halt zwei Linien sind, die eigentlich irgendwie kaum eine Verbindung hatten, also wie ich das auch schon angedeutet hatte. Ich weiß nicht, ob schon zu diesem Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Avantgarde-Strömungen, würde ich noch was sagen kann. Gerne. Von zwei Seiten aus. Zum einen gab es in Düsseldorf, ich glaube, es war in Düsseldorf, ja, 1922 oder 24, das bin ich mir leider gerade nicht so aus dem Kopf sicher, ein Treffen der konstruktivistischen Künstler. Und da waren Hans Richter, Elisitzky, Kurt Schwitters war auch dabei. Also es war ein Treffen zwischen Künstlern aus dem revolutionären Russland und westlichen Dadaisten, die eben versucht haben, ihre Programme zusammenzusetzen. Die haben sich nach einem halben Tag so zerstritten, dass sie diesen Kongress aufgelöst haben. Und zwar deswegen, weil sie natürlich, also nicht natürlich, sondern weil sie vollständig unterschiedliche Zwecke haben. Und das vielleicht an einem Beispiel. Elisitzky hat in der Zeit, in der er noch in Russland wohnte, genauso wie Rutschenko und Majakowski, Werbungen gemacht. Also Werbung produziert für... ich weiß immer die Namen nur auf Englisch, weil ich das meist auf Englisch gelesen habe. Unsere Fabrik wäre wahrscheinlich der Name der Fabrik auf Deutsch. Die haben immer alle sehr schöne Namen, diese revolutionären Fabriken, weil die so unsere Kekse und unsere Trecker und unsere heißen. Und dafür haben die Reklamen produziert. Und die Idee dieser Reklame war in Majakowskis Sprachbild, genauso wie in der visuellen Gestaltung, eben den Konstruktivismus als eine völlig neue Wahrnehmung der Welt zu etablieren. Also als neue Formen, bei Lisitzky ja auch immer als Versuch, die Dreidimensionalität zu überwinden und zur vierten Dimension zu gelangen. Lisitzky hatte ja relativ schwierige Lungenprobleme und ist dann ins Ausland gegangen und hat, um eine Lungenbehandlung in der Schweiz bezahlen zu können, eine Pelikan-Werbung gemacht. Diese Pelikan-Werbung sieht recht ähnlich aus wie das, was er in Russland produziert hat. Ist aber was ganz anderes, weil hier Lisicki als Marke, als Stil gebucht wurde. Also da der konstruktivistische Stil als Werbung für einen bestimmten Teilnehmer des kapitalistischen Marktes eingesetzt wurde. Was in der Gestaltung identisch aussieht, aber von dem Sinn, was damit zu tun ist, das Ganze um 180 Grad dreht. Also nochmal, also sozusagen als Kommentar dazu, inwiefern der Produktivismus halt wirklich darauf beschränkt war, revolutionäre Kunst zu sein. Und inwiefern natürlich dazu im Gegensatz sowas wie Realismus oder auch Surrealismus immer künstlerische Bewegungen waren, die sich innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft eben an dem Unterschied zwischen Wirklichkeit und Möglichkeit abgearbeitet haben. Also in dem nie ein positives Ziel 1:1 formuliert werden konnte, weil damit die Abschaffung der Gesellschaft gesetzt sein müsste, in der man arbeitet, sondern in der ein Ziel immer als Angriff formuliert werden musste, weil er immer als Angriff auf die Produktionsweise formuliert werden musste, von der man selber als Künstler ja immer Teil war. Also man nie seine Rolle als Künstler verlassen konnte, was auch ein wesentlicher Teil dieses Streits in Düsseldorf war, dass, ich glaube, Schwitters war das, aber ich bin mir nicht mehr sicher, also bei dem ist es auf jeden Fall so, aber ich weiß nicht mehr, ob er im Zentrum des Streits war, dass alles Leute sind, die, also die westlichen Genossen wollten alle ihren Status als Künstler nicht aufgeben, sondern haben gesagt, so, nee, wir sind Künstler und wir produzieren als Künstler und das ist die einzige Sphäre, in der wir das produzieren können, was wir für revolutionäre Kunst halten. Während die Russen natürlich sagten, also Künstler zu sein, ist nun wirklich so das Reaktionärste, was wir hier einfallen lassen können. Das haben wir mit Malevich und Kandinsky und die haben wir zum Glück aus Moskau verdrängt. Also da ist natürlich die Stellung im Produktionsprozess von vornherein eine andere. Sehr lange Antwort. Ich kann noch antworten zum Surrealismus oder Realismus, aber ich kann es auch lassen, weil dann gehe ich... Soll ich das neu erzählen? Zum Realismus? Märchenstunde mit Kerstin. Nee, Nein, auf gar keinen Fall. Also, 1934. Es begab sich 1934. 1934 gab es einen Kongress in Paris, das war der Internationale Schriftstellerkongress. Der wurde einberufen von unter anderem Aragon, damals glaube ich auch sogar noch Breton, obwohl die da eigentlich schon zerstritten sein müssen. Und Thomas Mann und Bloch und Brecht und haufenweise kommunistischen wie aber auch bürgerlichen Schriftsteller, und zwar aus dem Grund, weil kurz zuvor von der Komintern die Strategie der Volksfront ausgerufen wurde, also im selben Jahr 1934 wurde die Strategie der Volksfront ausgerufen, und die Strategie der Volksfront bedeutet, in Europa ist überall Faschismus. Wir können nicht länger als erstes Ziel auf die Verwirklichung des Kommunismus zuarbeiten, sondern in Anbetracht dessen, was in Europa passiert, müssen wir einen vordringlichen Zweck formulieren, und zwar die Bündelung aller kommunistischen und bürgerlichen Kräfte gegen den europäischen Faschismus. Dafür gab es diesen Kongress, wo sich dann zum ersten Mal bürgerliche und kommunistische Autoren getroffen haben. Und auf diesem Kongress wurde die Realismusdebatte beschlossen. Und die wurde dann in zwei Städten ausgeführt. Einmal das, was ich erwähnt habe, Ernst Bloch, Brecht und Co. machten, und Willy Bredel, genau, der Herausgeber von Das Wort in Moskau war, zettelten die Expressionismusdebatte an und stritten sich darüber, was ein Realismus der Gegenwart sein könnte. Denn man muss sich ja schon weiterhin klar machen, wenn es kommunistische Künstler waren, die nicht innerhalb Russlands lebten, war Realismus für die Gesetz. Denn als Bewohner der, als möchtegern revolutionärer Bewohner der nicht-russischen Peripherie, war die Komintern das Orientierungsmerkmal. Und jeder, der jenseits der Komintern versuchte, Formalismus revolutionär zu machen, war erstmal eine relativ deviante Figur. Also war der von der Partei gesetzte Realismus der Ausgang der Diskussion. Und auf der französischen Seite wurde da 1935 eine Realismusdebatte organisiert von Aragon. Und zwar genau gegen seine surrealistischen Genossen. Nämlich damit, dass er sagte, die einzige Kunst, die heute revolutionär sein kann, ist der Realismus. Und das Schlimme ist, dass bei Aragon damit wirklich gemeint war, dass der so Arbeitermaler eingeladen hat. Also es gab zwei Ausnahmen, Fernand Léger war da und Le Corbusier, die beide auch zum Thema Realismus gesprochen haben. Aber ansonsten war es wirklich so, dass Aragon unter Realismus, den er da gegen den Surrealismus stellte, wirklich das, was man im schlimmsten Vorurteil über Realismus denkt, gesetzt hat, nämlich zu sagen, man muss Arbeiter malen. Und er hat dann ja auch das letzte Buch, das letzte Kunstbuch, was Aragon veröffentlicht war dann ja auch ein Buch zu Courbet und zum Realismus, in dem er Courbet als den größten nationalen Künstler Frankreichs feiert und den Realismus als die nationale Kunst schlechthin, also woran man so ein bisschen sehen kann, wie das dann so ins Problem umgekippt ist.